vermindert die Zerstreuung des Verdienstes des Gebetes? Ja, wenn wir sie selbst verschulden oder sie nicht gewissenhaft abwehren, dann vermindern sie unser Verdienst. Wenn wir uns aber so weit wie möglich bemühen, in Gott gesammelt zu bleiben, dann vermindern die Zerstreuungen des Verdienstes unseres Gebetes nicht, sondern können das Verdienst im Gegenteil noch vermehren. So klar, so wie die andere Anfechtung oder Versuchung. Ja. Man zerstreut ist, also die Gedanken abwandern oder sich irgendwelche anderen Gedanken, Bilder im Geist einmischen oder aufdrängen, solange man sie abwehrt, solange man sie zurückweist und versucht, soweit man eben kann, seinen Geist im Gebet gesammelt zu halten, beim lieben Gott gesammelt zu halten, verliert man nichts von den Verdiensten des Gebetes, im Gegenteil, wenn die Zerstreuungen bekämpft, wie man soll, dann vermehrt das sogar noch das Verdienst, so wie bei jeder Tugendhandlung.